Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des blog.über.de Podcast mit mir René. Und mit mir mit Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, René, sag mal, bin ja froh, dass du heute da bist, weil du hast ja eigentlich Urlaub, ne? Eigentlich habe ich Urlaub, genau. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Was? Ja, du bist gerade nicht in der Firma. Ja, mir ist da zu Ohren gekommen, dass du nebenbei einen anderen Job hast. Nein. Mal, für wen arbeitest du? Nein, ich arbeite für niemand anders. Doch. Nein. Na, ja, du hast Angst, dass der Chef jetzt zuhört. Hilf mir auf die Sprünge. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Und zwar, soll ich dir mal was einspielen? Oder sagst du freiwillig was? Ah, ich kann mir, glaube ich, schon denken, was du meinst. Aber ich möchte mich ja nicht verraten. Sag mal, ich gebe dir mal einen Tipp, okay? Ja. Okay. Toilette. Ja. Ich putze. Urinieren. Ich putze und uriniere. Mal ganz ehrlich, von Mann zu Mann, im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen natürlich. Na komm, jetzt musst du es doch wissen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich denke, die anderen wissen nicht, was gemeint ist. Und deswegen hören wir mal rein. Dann klären wir uns jetzt auch. I'm not a fucking pommy, I'm a fucking yank and a faggot. Thank you, I feel so much better now. Hi Adam, this is René from Germany, and do you want to improve your German? Okay, let's give it a try. How do you say in German to urinate sitting? Sitzen pinkeln. Nee. What? It's not sitzen tinkeln. Oh, pinkeln. It's sitzend pinkeln. Pinkeln. But pinkeln. It's better to say im sitzen pinkeln. In sitzen pinkeln. Okay. Repeat. Is it pinken or pinkeln? Pinken? In sitzen pinken. Okay, repeat, ready. Im sitzen pinken. In sitzen pinken. Well done. Okay, and this is better than exercise. In sitzen pinken. Ah, now 7 more times. In sitzen pinken. Say, I'm someone urinating sitting. You have to say, ich pinkel im sitzen. Ah, ich pinkel in sitzen. Ich bin ein Berliner und ich pinke in sitzen. Pete. Ich pinke in sitzen. Okay, and now you can see, ich bin ein Sitzpinkler. Ah, jawohl, ich bin ein Sitzpinkeln. Pinken. Ich bin ein Sitzpinken? Repeat. Ich bin ein Sitzpinken. Okay, well done, congratulations, me too. Congratuliere. Yeah, enjoy sitzen pinkeln. Yeah. Servus. More German lessons you can find at blogcast.podshow.com. Excellent, blogcast. Podshow.com. Ich bin ein Sitzenpinken. Guten Tag. Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Daily Source Code mit Adam Curry. Das ist quasi der Vater des Podcastens, wie er sich selber nennt und genannt wird. Well done, sage ich nur. Ja. Und ja, ich wollte einfach mal was zurückgeben im Namen von unserem Blogcast. Und das war halt diese Deutschstunde. Und die Anregung, doch auch im Sitzen zu pinkeln. Du kannst vielleicht noch dazu sagen, wo der Moderator herkommt eigentlich. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo er wirklich herkommt. Ich weiß, dass er Holländer ist, der in England lebt und in Kalifornien arbeitet. Interessante Geschichte. Ja. Und er hat jetzt auch in weiteren Sendungen ist das Thema Sitzpinkel ein ganz großes Thema, ja. Also das scheint irgendwie in anderen Ländern nicht so gebräuchlich zu sein. Ja, wie war es denn in deinem letzten England-Urlaub? Kann ich mich nicht mehr doll dran erinnern. Es liegt schon um einiges zurück. Und das Hotel, in dem ich war, das größte Hotel Londons, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich gerade im Bett nur mit Schlafen und der Rest, das war nicht so angenehm. Also es ist kein schönes Hotel gewesen. Die pinkeln wahrscheinlich im Stehen von der anderen Wand gegenüber. Da fällt mir ein, passt zwar jetzt nicht unbedingt hierher, aber weil du gerade sagst, Hotel, wir hatten ja mal festgestellt, dass wir wo wir uns noch nicht kannten, auch im selben Hotel mal Urlaub gemacht haben. Was du eben schon gesagt hattest, ne? London Park. Ach so, da warst du auch gewesen. Das war doch mal ein Gefängnis irgendwie, ne? Naja, ich glaube ja. Ist ja jetzt nichts anderes. Ist von außen aus. Ist ja jetzt nichts anderes. quasi nur für Touristen. Genau, nur dass jetzt Urlauber gefangen sind. Richtig. Ja. Ja. Ich weiß noch, das war nach der Wende einer unserer ersten Reisen mit dem Bus. Mit einem Busunternehmen, was damals sehr populär war. Genau. Gut, aber weiter im Programm. Ja, Daily Source Code. Gibt's da noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht, außer dass demnächst ganz England im Sitzen pinkeln wird. Und dann, genau. dann kann man auch in das Hotel wieder fahren. Das wird um die Welt gehen. Ja. Alles sauber, ne? Ja, aber sag mal, auch wenn du Urlaub hast und nebenbei Deutschkurse gibst, deine sportlichen Aktivitäten hast du nicht vernachlässigt, hoffe ich. Ich habe gehört, du hast eine neue Sportjacke. Ach so, ich dachte, du meinst die sportliche Aktivität, der ich gerade nachgehe. Chips essen und Malzbier trinken. Das ist auch sehr sportlich. Eine Sportjacke habe ich mir nicht geholt. Ich bin nur durch Zufall auf diese Verpackung, also der im Blog ist ja der entsprechende Beitrag dazu, und zwar die 1184. Da bin ich auf eine Verpackung mit Unterwäsche gestoßen, die als Sportjacken betitelt waren. Und das Komische war, dass auch die Verkäuferin das überhaupt nicht außergewöhnlich fand, dass auf der Verpackung der Unterhemden Sportjacken draufsteht. Ich bin nämlich ganz provokativ zu ihr gegangen und habe sie gefragt, ob diese Sportjacken denn auch eine Kapuze hätten. Und da meinte sie nur zu mir, nee, die sind so, wie sie auf der Verpackung abgebildet sind. Und ich guckte auf die Verpackung und sagte, aha, das ist doch Unterwäsche. Und sie sagte, fragen Sie mich nicht, warum die Sportjacken heißen. Aber genauso wie sie da drauf sind, sehen sie auch aus. Na, komisch. Na gut, wahrscheinlich ist bei denen in der Butter auch Marmelade drin oder so. Ja, wer weiß. Gibt ja noch andere Sachen, die komisch heißen, ne? Ja, was denn zum Beispiel? Und zum Beispiel der Schneebesen. Stell dich mal mit dem Ding auf die Straße und... Der Schneebesen? Ja. Und feg mal da mit Schnee. Ja, das ist dann Sisyphus-Arbeit. Oder du wirst für bekloppt erklärt und ins London Park Hotel gesperrt. Das kann passieren. Aber vielleicht treffen wir uns dann wieder. Ja. Julia hat auch noch ein Beispiel gebracht. Nein, Kleiderbügel. Genau. Ja. Kann man ja auch nicht nur Kleider aufhängen. Da kann man ja auch nicht nur Kleider aufhängen. Sondern auch Jacken zum Beispiel. Oder Hosen. Ah, gut. Zählt vielleicht auch als Kleider. Kleidung. Ja, und du hattest auch noch was gesagt. Habe ich mir hier aufgeschrieben, René. Erzähl mal. Die Prostituierte. Die bringt ja auch keine Briefe. Aha, na gut. Ja, falls ihr noch Ideen habt für solche Begriffe, immer her damit. Und da wären wir schon bei den Kontaktmöglichkeiten. Schreibt uns eine E-Mail am blog@juba.de oder geht in den Blog ins Kontaktformular, kontaktiert uns darüber oder nutzt in den Beiträgen die Kommentarfunktion. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, uns anzurufen unter Berlin 030 202 36803. Ja, und dann haben wir jetzt was Neues für euch. Und zwar ein kleines Rätsel. Und René? Ich? Bist du damit einverstanden, dass ich dir ein Rätsel stelle? Eine Rätselfrage? Ja, ist ja kein anderer hier, der sich freiwillig dafür melden würde. Ja. Und ihr an den MP3-Playern und iPods und sonstigen Empfangsgeräten da draußen könnt ihr mal mitraten. Und zwar ist es ganz einfach. Wir suchen eine Person als Überleitung zu unserem nächsten Beitrag, über den wir berichten. Und ich erzähle einfach mal ein paar Fakten auf zu demjenigen. Und ja, mal sehen, René, wann du es errätst. Na gut. Alles klar? Ja. Okay. Geboren im Jahr 1929. 1929. Guck ich mal bei Wikipedia, wer alles 1929 geboren ist. Hast du noch einen Monat für mich? Sohn einer Lehrerin. Oh, Sohn einer Lehrerin. Nein. Ist noch nicht, ich hab's noch nicht ganz. Hochzeit 1953. Aha, der hat dann quasi mit knapp mittel über 20, mit 24 geheiratet. Ja? Genau. Vater von 4 Kindern. Okay, damit falle ich jetzt schon mal raus. Ja. Und da weißt du schon mal, dass wir eine männliche Person sind. Das stimmt. Danke für den Hinweis. Ja. Ja, ich wollte dir nur auf die Sprünge helfen. Du siehst nämlich gerade sehr hilflos. der Name war Ausdruck tiefen religiösen Empfindens. Ach, liebe Zeit. Das ist schwierig. Die gesuchte Person war Baptistenpastor. Na, jetzt muss es doch klingeln. Ja, richtig, weil ich alle Baptistenpastoren von 1929 bis in die Gegenwart hinein kenne. Okay. Die gesuchte Person wurde mehr als 30 Mal inhaftiert. Ha! Da siehst du, nicht alle frommen Leute sind rechtschaffend. Derjenige, den wir suchen, war Bürgerrechtler. Heißt das jetzt, dass Bürgerrechtler und? Verbrecher sind? Nee, der nächste Hinweis. Oder ist der schwarze Fahnen? ja, das bist ja immer nur du oder deine Freundin. Nächster Stichpunkt. Kampf gegen Unterdrückung von Afroamerikanern und Schwarzafrikanern. Und Kampf für soziale Gerechtigkeit. Ja. Und der letzte Hinweis, dann musst du aber wirklich drauf kommen. Erschossen im Jahr 1968. John F. Kennedy. Ach nee, das war 65 oder 63? Nee. Ich komme nicht drauf. Na, wer ist es? Weiß ich nicht. Habt ihr es zu Hause erraten? Gemeint ist natürlich Martin Luther King. Ach, Martin Luther. Jetzt werden einige genau. Ach, Mensch. Ja. So, lass uns den Part nochmal aufzeichnen, damit ich dann nicht so blöd dastehe. Genau. Du hast gut geschauspielert drin. Bin stolz auf dich. Ja, aber das war einfach nur mal ein kleiner Geschichtsexkurs, denn wir berichten jetzt über Beitrag 1179, denn unsere Bloggerin Maite hat sich das Martin Luther King Musical angeschaut. Hier in Berlin, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sie berichtet, dass sie 2 Karten gewonnen hat. Sie hat immer ein Glück, oder René? Ja. Ist ja nicht das erste Mal. Ja. Gibt's ja wohl nicht. Da machen wir doch alles falsch, oder? Wie macht sie das nun? Ja. Das Musical heißt Martin Luther King, King of Love. So heißt es. Und ja, dort wird halt im Musical die Geschichte von Martin Luther King quasi wiedergespiegelt, sein ganzes Leben. Ja, und Maite berichtet, dass dort eine tolle Stimmung herrschte, weil die Tänzer und die Musik sehr mitreißend waren. Und das besondere Highlight, das hebt sie hervor, war die Sängerin Deborah Woodson. Sagt mir jetzt persönlich nichts, aber vielleicht macht sie auch einen anderen Musical mit. Kennst du die? Nee. Aber ich muss mal dazu sagen, Musicals sind wirklich mal sehr mitreißend. Also ich habe mir in Hamburg Buddy Holly angeschaut und ja, also man fühlt sich irgendwie richtig reingezogen in so ein Musical. Also es ist empfehlenswert. Mal aus dem Alltag gerissen und mitgezogen da in so ein Musical. Genau. Ist ja doch mal was sehr Schönes. Also ich war auch schon bei vielen Musicals. Ach, erzähl. Aber eigentlich lange nicht mehr. Müsste ich mal wieder machen. Ja. Bei welchem warst du denn? Ich war auch schon mal in einem Musical. Ich war auch schon mal Kultur an. Scheiße. Ja. Ich glaube, das war noch zu Schulzeiten. Sag einfach West Side Story. Das nimmt man einem immer ab. Standard, ne? Ja. Ja, das wäre mir jetzt auch spontan. Ja, also Stefan war bei der West Side Story gewesen. Ja. Maite bei ja, Martin Luther King. Richtig, richtig. Ja, also die Sängerin Deborah Woodson hat ihr förmlich Gänsehaut am ganzen Körper verschafft. Ja, wer weiß, was sie quasi für eine Reibeisenstimme hat oder sowas Mitgehendes. Leider spielt das Musical nicht mehr in Berlin, das ist schon vorbei, aber wenn ihr reiselustig seid, es spielt zurzeit noch in anderen deutschen Städten. Also einfach mal im Internet recherchieren, vielleicht kriegt ihr noch die Möglichkeit und könnt euch das Musical angucken. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Bericht von Maite. Ja, und ja, René, wenn wir schon sagen, Maite hat die Karten gewonnen. Ja. Du hast ja auch so deine Erfahrung mit Gutscheinen zum Beispiel. Ja, Gutscheine sind was Schönes, ne? Also für mich und Julia ist das immer eine gute Auszeit, ja. Wir waren ja, ich hatte es ja geschrieben, Beitrag 1182, wir waren im Kino und essen. Und der ganze Abend hat uns 1,50 € gekostet. Nee, doch, na, sowas um 1,50 €, genau. Dank Gutschein. Sehr spottbillig. Also wenn ihr Gutscheine zu viel habt, schickt ihr einfach zu mir. Ja, ich krieg die schon irgendwie verwertet. Ja, und Gutscheine sind ja auch wirklich auch zum Beispiel zum Geburtstag oder so immer ein toller Geschenktipp. Zwar manchmal nur als letzte Lösung, aber... Eben, das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht eine letzte Lösung. Also manchmal würde ich mich freuen, wenn die Leute, die mich beschenken, diese letzte Lösung als erstes in Betracht ziehen würden und statt einer Topfpflanze mir einen Gutschein schenken würden. Ja gut, klar. Du bist halt ein Mann. Welcher Mann freut sich über eine Pflanze? Also ich bin aber oder? Der Mann mit dem grünen Daumen. Ach so. Ja, meine letzte Geburtstagspflanze also, steht übrigens auch noch in der Firma. Stimmt, und die Blätter, na okay, die sind nicht mehr ganz grün, finde ich. Kannst du die mal für mich gießen? Nee, muss mal wieder einer gießen. Ja. Ich sag's mal dem extra zu. Vielleicht macht er das. Ja, nicht, dass ich, wenn ich wiederkomme... Meine Geburtstagspflanze hier zu Hause blüht auf wie vorher. Ja, nicht, dass wenn ich jetzt wieder in die Firma komme, dass das Ding verwelkt ist. Nee, das glaube ich nicht. Nicht mal Urlaub machen kann man. Also spätestens, wenn irgendwelche Tierchen auf deinem Schreibtisch rumkrabbeln, werden wir mal gucken, ob wir was davon. Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist immer so eine Sache. Gutscheine sind eine tolle Sache und kommen garantiert immer gut an, finde ich. Ja. Genau. Wir waren gerade schon beim Thema Geburtstag. Kannst du mal das Lied einspielen? Ich fahr mal das Band ab. Okay, Mats ab. Happy! Happy birthday to you! Are you happy? Happy! Herzlichen Glückwunsch, liebe Susanne. Ja, Susanne, von uns alles, alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, noch nachträglich. Und René, du warst ja nicht auf der Party. Ich wollte gerade sagen, du warst ja feiern gewesen. Ich habe ja Urlaub. Richtig, richtig, noch mit. Genau, aber ich muss sagen, also war wirklich sehr schön der Abend und weiß gar nicht, wie viel es genau waren, aber ich glaube über 20 Mann, es war doch riesig und war ja eine Mischung aus Geburtstag und Einweihungsparty und eine tolle Sache. Ist dir sehr gelungen, Susanne, auch das Essen war top und ja, vielleicht gibt's ja mal wieder eine Party. Ja, nächstes Mal habe ich auch keinen Urlaub. Na, da bin ich mal gespannt. Nein, also, wir hatten ja schon das letzte Mal bei der Blockparty, warst du ja auch schon nicht dabei. Da hatte ich auch Urlaub, ne? Nee, da hatte ich Umzug. Genau, und da ist ja auch Urlaub. Bei der nächsten Feier habe ich Rücken. Ich habe Rücken, alles klar. Ja, wer hatte noch Geburtstag gehabt? Von dir gar keiner, René, nur von mir diesmal, Leute. Und zwar gratuliere ich ganz herzlich noch nachträglich meinem Opa und meiner Tante. Und da muss man dazu sagen, dass Susanne, mein Opa und meine Tante alle am selben Tag Geburtstag haben. Das ist unglaublich. War ein geburtenreicher Tag. Wahrscheinlich. Meine Oma hat auch am 16. Februar Geburtstag. Ja. Ist unglaublich, oder? Ist ja dann der vierte. Der an diesem Tag Geburtstag hat. Gut, aber rum die Num, es gibt noch jemanden, der Geburtstag hatte. Und da gratulieren wir auch ganz, ganz, ganz herzlich. Und zwar, René, das machst du jetzt mal auf Englisch, bitte, damit sie das versteht. Sarah, wie gratulieren you? Na, Sarah hat Geburtstag. Happy Birthday, Sarah, noch nachträglich. Und ja, ihr wisst, Sarah, unsere Bloggerin, zurzeit in Amerika. Und 16 geworden. Bis zum Ende des amerikanischen Schuljahres. Nein, 17. Du irrst dich. Jetzt ist es 17. Und wir hoffen, du hattest einen sehr schönen Geburtstag und sind gespannt auf deinen Bericht, wie du ihn gefeiert hast. Und wünschen dir natürlich noch viele schöne Erlebnisse in Amerika. Und ja, auf dass du gesund und mit sehr viel, wie sagt man, Alkohol, Erfahrung. Ach so. Und nee, das gibt's da ja nicht. Stimmt, da feiert man mit 17 ja noch einen Kindergeburtstag, ne? Na, Topschlagen wird's sicher nicht geben, aber. Aber Kakao feiern können die auf jeden Fall, glaube ich. Genau, Kakao und Erdbeermilch. So ungefähr. Ja, auf jeden Fall wird sie viel zu berichten haben, wenn sie wieder da ist. Ja. Ja, das waren also die Geburtstagskinder in Folge 16. Was haben wir denn noch in denen? Ja, wir haben noch. Nicht zu vergessen, ein Veranstaltungshinweis. Und zwar ja, Maites aber da Konzert. Müsst ihr euch jetzt beeilen. Stimmt. Das ist nämlich heute, am 25.02. Ihr habt noch 2 Stunden Zeit. Wenn ihr pünktlich runterladet, habt ihr noch ungefähr 2 Stunden Zeit, um 16 Uhr in der Philharmonie in Berlin zu sein. Genau, denn dort spielt Maite mit dem Orchester Berliner Musikfreunde und begleitet dort 2 Sieger von einem Preisträgerkonzert. Das ist irgendwie so ein japanischer Wettbewerb, glaube ich. War doch japanisch, oder? Ich glaube ja. Und wenn ich sage, ich glaube, denkt Maite wieder, ich hätte den Beitrag nicht gelesen. Ich bin mir sicher, dass es ein japanischer Wettbewerb war. Und man für 5 genau. Euro kann man im Orchestergraben sitzen. Hinter dem Orchester. Hinterm Orchester im Graben, ja. Genau. Alle Infos, wenn ihr schnell nochmal durchlesen wollt, Beitrag 1170. Und ich habe letztes Mal Ärger von Maite gekriegt. Wieso? Weil ich wusste nicht mehr, oder ich habe es so getan, als ob ich nicht wüsste, dass sie Geige spielt. Ja. Maite, ich weiß es doch. Und ich wette, du weißt nicht mal, was eine Geige ist. Ich hatte mal einen Schulkumpel. Nee, ich hatte mal einen Schulkumpel, und der hat auch Geigen gespielt. Nur ich habe mich immer gewundert, warum er die auf den Boden gestellt hat und dann auch so rumgefiedelt hat. Ja. Ah, der hat immer gesagt, das ist ein Cello. Das habe ich nie verstanden. Genau. Eine große Geige halt. Stefan, wo du gerade sagst Cello, du gehst doch bestimmt auch zu dem Konzert, ne? Und dann sagst du zu den Mädels, könnt ihr mir mal euer Becken zeigen? Der war sehr gut. Ach nee. Der steht ja gar nicht in dem Sendeplan. Den hast du dir spontan ausgedacht. Den habe ich mir spontan ausgedacht, genau. Funktioniert übrigens. Ja. Da fällt mir eine Story ein, die Axel mal erzählt hat, aber die erzählen wir hier nicht. Wieso? Komm, gib mir mal einen Tipp. Mit der Katze. Mit der Katze? Gib mir mal noch einen Tipp. Ja, erzähl ich dir, wenn wir hier die Mikros ausgeschaltet haben. Wieso? Ist der nicht jugendfrei oder was? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich müsste Axel die nochmal erzählen. Na, was ist denn? Ist der eklig oder? Nein, aber der passt im Prinzip zu deinem, könnt ihr mir mal euer Becken zeigen. Ach, Mensch. Selber auch so in die Richtung. Ja. Verstehst du? Katze und... Ja, schon klar. Und Stoibers Frau. Hä? Ne, der Stoiber nennt seine Frau so. Echt? Ja, ohne Scheiß. Such mal nach Stoibers Muschi und dann findest du ihn. Du lachst, Stefan. Jetzt hast du es gesagt. Ja, warte mal. Echt, das wusste ich noch gar nicht. Karin Stoiber heißt. Sehr gut. Spitzname. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ach Mensch, jetzt habe ich nach Videos gesucht. Und ey, hör auf, ohne Scheiß. Gib mal ein, such mal, also nee, das könnt ihr mal machen. Sucht einfach mal bei Google nach Stoiber, Muschi und macht die Bildsuche an. Und es wird ein Bild von seiner Frau zu sehen sein, ohne Scheiß. Echt? Warte mal, das muss ich gleich mal machen. Ja. Also, ist doch krank, oder? Er nennt ihn wirklich so. Bei der größten deutschen... Echt, ja? Ja. Ich habe das noch nicht gewusst, ohne Scheiß. Ist ja unglaublich. Bilder. Gleich das erste Bild. Eddie und seine Muschi. Und jetzt müssen wir diese Folge auf explizit stellen. Hast du das zweite Bild gesehen? Ja. Ich kann nicht mehr. So, ich wette, jetzt werden einige sofort einen internetfähigen Rechner suchen, um zu gucken, warum Stefan sich so amüsiert. Oh ja. Ich würde sagen, bevor Stefan hier Atemschwierigkeiten kriegt, kommen wir langsam zum Ende. Oh, stabile Seitenlage, bitte. Was sagst du? Ach. Jens, stabile Jens, Seitenlage. Ja, oh. Jens, ruhig, warte mal, ich leg dich mal auf die Seite. So. Nein, hier steht als Unterschrift Stoiber mit seiner Muschi und auf dem Bild. Ist nein, verrat es doch nicht, Mensch. Lass die Leute da selber gucken. Ach. Ja. Okay. Alles klar. Herrlich. Gut. Haben wir mal wieder Spaß gehabt. Gut so. Okay, ich sag's dir. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß. Genau, das war's für heute. Wir sehen uns wir hören uns besser gesagt, in 2 Wochen wieder. Ja, und dann hoffentlich mit ein paar weniger technischen Problemen, von denen ihr hoffentlich nicht allzu viel mitbekommen habt. und wieder eine etwas längere Sendung. Wir haben uns große Mühe, dass wir die vertuschen. Ja. Ja. Alles klar. Also, wir wünschen euch schöne Tage und wir sehen uns in zwei Wochen. Macht's gut. Hört drin, ne? Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ja, Kontaktmöglichkeiten. Ich habe mir eine neue Synchronisierungsform ausgedacht. Ah, jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, ob das hinhaut. Na gut. Okay? Ja. Okay. Eins. Zwei. Du musst zwei sagen. Hab ich doch. Nochmal. Du hast ja gesagt. Nein, ich hab. Du eins. Kannst rückspulen. Zwei habe ich gesagt. Also nochmal. Okay. Eins. Zwei. Drei. Du bist doof, du hast es nicht verstanden. Wieso? Ja, immer abwechselnd. Hab ich doch gemacht? Du sollst nicht wiederholen, du sollst einfach weiterziehen. Nee, du hast zwei gesagt und ich hab drei gesagt. Ah, also nochmal. Ich fange mit eins an, okay? Okay. Na, macht ja nichts. Das schneiden wir schon zurecht. Alles klar. Okay. Alles klar. Wer begrüßt, du oder ich? Ich fange an. Alles klar. Und Action. Ja. Ey, unglaublich. Obwohl, wir sind bei fast 30 Minuten, ne? Ja. Ich denke mal, so unter knapp 25 Minuten wird die Sendung. Naja, okay. Das war jetzt zum Schluss nochmal spontan, ey. Ne, wenn man keinen Content-Inhalt hat, muss man sich welchen schaffen. Ah, das war doch gut mit Stolper. Ja. Gut, dass ich das mit Axel erwähnt hatte. Ja. Vielleicht kriegen wir Axel rum, dass er uns auf die Mailbox spricht, wie das wirklich war. Fürs nächste Mal. Ich habe mich damals totgelacht, als er es so erzählt hat. So, das war's. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.